aber gut eure Gabe, das Versprechen, mein Haus zu schonen, kann uns nicht hindern, vorsichtig zu sein. Einen neuen Einstand schützt euch vom Land zu großer Wärme. Ihr wisst, dass ihr hier nichts finden könnt. Was wollt ihr also? Sie sollen nicht vergeblich gekommen sein, ein Mann des Teufels und eine Stiege für euch das Narrenschiff. Der mündliche Helme zog, das Feuer wird von Freude sich verloren. Habt ihr noch nicht genug, habt ihr noch nicht genug? Sind euch im Dienst der Roms die Wühlrüssel nicht gewachsen? Ihr sucht, was zu verbrennen ist, packt dies alles ein. So hält ein Fürst Versprechen und ihr. Jeder dient nach seiner Art, den Schlüssel zu Gottes Wohlgefallen. Wer kennt ihn? Das ist alles fort mit euch. Ein Verbrechen gegen Luther, gegen deutsche Glaubenskraft. Wenn ich uns der Mieter ist und im Verlass und vom Inverlass und im Verlass und im Verlass und Amen. Seid nicht töricht, was man auch wegkraft an Büchern. Ihr wisst, dass das Wort nicht verwischt. Was man euch genommen hat. Gelobt schweigen! Ein Brief Luthers an den Kardinal. Lest! Es ist meine Meinung, dass ich eure kurfürstliche Gnaden in den ehrlichen Stand begeben und das Bistum zu einem weltlichen Fürstentum machen. Um den falschen Namen und den Schein des geistlichen Standes fallen und fahren lassen. Ein Vorbild wären kurfürstliche Gnaden, weil sie gleichsam in deutschen Landen eines der größten Häupter ist. Das würde viele Leute beruhigen, die Leute gewinnen und andere Bischöfe nannt. Das ist volles Spiel, ihr ändert man die Welt. Der stärkste Kirchenfürst in Deutschland, ein Schritt von mir euren Folgen. Ihr hält das Geschick des Reiches in der Hand. Ihr sieht es euren Glaubens. Uns kann nichts gelegener kommen, was aber bestimmt ihn zu heiraten. Er ist Neuerungen zugetan, möchte besser Vorbild sein. Schauen Sie dir nicht allzu gern an, am meisten drängt ihn Geldnot. Er nimmt nichts mehr ein, niemand leid. Er ist gezwungen, neue Quellen aufzutun. Geht er die Ehe ein mit einer reichen Frau, ist er aller Schulden frei. Und lebt der Kunst, das ist, wonach er strebt. Da wird er sich noch lange Zeit gedulden müssen. Ich kenne keinen Fürsten, dessen Kind mit großer Mitgift rechnen kann. Es klebt kein Schmutz an bürgerlichem Geld und eine reiche Frau, vielleicht gar eine lutherische, zwingt ihn für euch, sich zu entscheiden. Eine ungleiche Ehe geht mir nicht ein, die mindert Eitelkeit und Tadelstolz. Ich kenne ihn, er wird sich gerne.